das Kind. Morgen wollen die Ernten geschwind. Das Korn geerntet war, rief das Kind noch immer an. Mutter, Mutter, sunget mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte, warte, mein liebes Kind, morgen wollen wir dreschen geschwind. Als das Korn gedroschen war, rief das Kind noch immer an. Mutter, Mutter, es hungert mich, gib mir Brot, sonst sterbe ich. Warte, warte, mein liebes Kind, morgen wollen wir backen geschwind. Als das Brot gebacken war, lag das Kind auf der Tür.